eine kräftige Strömung. In der nördlichen Bucht, der Bucht von Arras dagegen, wo das Haus steht, auf die mein Onkel jetzt herniederblickte, waren einzig gegen Schluss der Ebbe gewisse Zeichen sichtbar. Und auch die zu schwach, um aufzufallen. Bei bewegtem Wasser war überhaupt nichts zu sehen, bei Meeresstille jedoch, wie sie häufig herrscht, tauchen auf dem glasigen Wasserspiegel gewisse rätselhafte, wirre Zeichen auf. Seerunen könnte man sie nennen. Dergleichen ist an 1000 Stellen an der Küste zu finden, und manch junger Bursch mag sich, wie ich, die Zeit damit vertrieben haben, dass er sich mühte, aus ihnen irgendwelche Beziehungen zu sich selbst oder zu denen, die ihm teuer waren, herauszulesen. Auf diese Zeichen lenkte mein Onkel jetzt, einen tiefen Widerwillen bekämpfend, meine Aufmerksamkeit. »Siehst du das Zeichen dort auf dem Wasser?« fragte er. »Das neben dem grauen Stein?« »Ja?« »Es wird doch kein Buchstabe sein. Was meinst du?« »Natürlich ist es einer«, antwortete ich. »Ich habe es schon oft bemerkt. Es gleicht einem C.« Er stieß seine tiefen Seufzer aus, als hätte ihn meine Antwort bitter enttäuscht, und fügte dann leise hinzu, »Ja, ja, für die Christ Anna.« »Ich habe es früher stets auf mich selbst bezogen, Oheim«, sagte ich, »auf meinen Namen Charles.« »Du hast es also schon früher gesehen?« fuhr er fort, ohne auf meine Bemerkung zu achten. »So, so. Aber gar geheuer ist es doch nicht. Vielleicht hat es dort schon die Liebe lange Zeit bis auf den heutigen Tag gelauert. Mann, ist das ein grausiger Gedanke.« Er brach plötzlich ab. »Du siehst doch wohl kein zweites«, sagte er. »Doch«, sagte ich. »Ich sehe einen zweiten Buchstaben ganz deutlich, nahe bei der Ross, dort, wo der Weg mündet, ein M.« »Ein M«, wiederholte er sehr leise. »Und wie deutest du das?« erkundigte er sich. »Ich glaubte immer, dass es Mary bedeutete, Oheim«, antwortete ich errötend, überzeugt, dass ich an der Schwelle einer entscheidenden Erklärung stände. Allein jeder von uns verfolgte, des anderen nicht achtend, seine eigenen Gedanken. Mein Onkel schenkte meinen Worten wiederum keine Aufmerksamkeit, sondern ließ schweigend den Kopf hängen, und ich hätte annehmen können, dass er mich überhaupt nicht gehört, wäre seine nächste Rede nicht eine Art Echo der meinigen gewesen. »Ich würde nichts von dem Geschwätz zu Mary sagen«, bemerkte er und begann weiterzugehen.